Nach dem dritten Gong um 19.30 Uhr und keine Minute später geht in der Essener Lichtburg das Licht aus und das Intro-Tonband rollt an. Das wunderschöne alte Kino ist ein ungewöhnlicher Konzertsaal, aber warum nicht? Dieser Abend mit dem aktuellen Line-Up der Prog-Giganten King Crimson ist ein ungewöhnliches Konzert. Am vorderen Bühnenrand stehen die übergroßen Schlagzeuge von Pat Mastelotto und Gavin Harrison und zwischen ihnen etwas bescheidener das Kit von Jeremy Stacey. Vorletztes Jahr waren King Crimson noch zu siebt, auf der aktuellen Tour sitzen auf der Bühne aber nicht mehr nur drei, sondern vier Schlagzeuger. Als Drummer Bill Rieflin nach einer kleinen Tourpause letztes Jahr zur Band zurückgekehrt ist, waren alle Drumhocker besetzt und so wurde Rieflin, King Crimsons achtes Mitglied, der erste Vollzeit-Keyboarder der Band. Drei Drummer, das hört sich exzessiv an. King Crimson-Gitarrist und Mastermind Robert Fripp hat die Musik aber so arrangiert, dass für alle drei im Klangbild mehr als genug Platz ist. Viele Songs beginnen mit ausufernden Schlagzeug-Intros und auch zwischendurch werfen sich die drei Drummer immer wieder musikalische Bälle zu, zitieren sich gegenseitig und werfen kleine Drum-Duette und Trios ein. Fripp ist inzwischen 72 Jahre alt und einige seiner Kollegen, zum Beispiel Bassist Tony Levin und Ursaxophonist Mel Collins, sind auch nicht viel jünger. In den letzten 30 Jahren scheinen King Crimson kaum neue Fans rekrutiert zu haben, denn auch das Publikum ist im Schnitt um die 60, männlich und heilfroh, dass die Veranstaltung kein Stehkonzert ist. This is how it ends. All bitterness and bruising. King Crimson waren nie das, was man eine Hitschmiede nennt. Aber in knapp 50 Jahren Bandgeschichte haben sich ein paar Fanfavoriten herauskristallisiert. In der Zeit mit Adrian Belew war die Band sehr geizig mit ihrer Musik aus den 70ern, aber die neue Inkarnation spielt fast immer Songs wie Starless, In the Court of the Crimson King oder Epitaph. The 21st Century Schizoid Man, gewissermaßen der Durchbruchsong der Band, stand überraschenderweise in Essen nicht auf dem Programm, zumindest nicht am zweiten Abend. Dafür hat das Oktett lange nicht gehörte Tracks von Alben wie Lizard und Islands gespielt, plus eine Handvoll neuer Songs. Hey, Sänger Jaco Jaksic war vor seinem aktuellen Job unter anderem Frontmann der King Crimson Coverband 21st Century Schizoid Band und ist damit gut qualifiziert. Das Belew-Repertoire bleibt größtenteils außen vor, dafür muss Jaksic abwechselnd klingen wie Greg Lake, John Wetton und Gordon Haskell. Seine Gitarre ist etwas zu leise und im Bolero-Teil von Lizard spielt er ein paar schiefe Töne. Stimmlich ist er aber der Herausforderung mehr als gewachsen. Gave me each a horse, sunrise and graveyard. Told me only I was her. Bid me face the east, closed me in questions. Built the sky from my dawn. A Eine Nostalgieveranstaltung ist das nicht. Fripp und seine Mannschaft geben sich nicht mit bekannten Songs zufrieden, die das Publikum hören will. Stattdessen wird vieles neu arrangiert, besonders um die drei Schlagzeuger, und vor allem wird viel improvisiert. Musikalisch kann niemand den 5 Briten und 3 Amerikanern etwas vormachen. Die Band spielt eng und groovig zusammen, druckvoll und an den richtigen Stellen präzise wie ein Uhrwerk. Was völlig fehlt, ist der Kontakt zum Publikum. Das fällt nicht nur auf, als Jacksick minutenlang in angespannter Stille seine Gitarre stimmt und jemand im Publikum ruft, say something. Es gibt keine Ansagen, keine Geschichten, keine Vorstellung der Band, nicht mal ein kurzes Thank-You-Essen. Stattdessen stehen und sitzen die 8 Musiker wie angewurzelt an der Stelle, spielen rund 90 Minuten lang ihre Musik und gehen um kurz nach 9 wieder von der Bühne, pünktlich zum Abendessen. Rock'n'Roll.